1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, jetzt sind wir doch ein kleines bisschen früher als erwartet. Wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute wieder. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer heute heißt Gabriel und ist 28. Hallo Gabriel. Ja, guten Abend, Domian. Ja. Oder guten Morgen. Hallo. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es um das Thema Astrologie, Astrolines. Aha. Warum? Und zwar hattest du vor ein paar Wochen eine, also sehr negativ, also was heißt negativ, die hat sich dazu geäußert, dass die Astrologe ihr geraten hat, sie sollte nicht umziehen, weil die Konstellation nicht so gut war, und da meintest du zu ihr, sie sollte sich nicht so beeinflussen lassen. Ja, so war's. Ja, und da hast du auch so ein bisschen Kritik ausgeübt. So war's, stimmt, ja. Ja, und da bist du natürlich nicht der Erste, der so Kritik ausübt auf sowas. Also da bin ich immer ziemlich hart. Ja. Bei dem Thema. Was gefällt dir nicht so gut? Ja, war ich nur ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich arbeite jetzt schon auch seit Jahren für eine Astroline. Ach, und im Fernsehen? Nee, im Fernsehen nicht. Also das würde ich auch nicht machen. Warum nicht? Nee, weil das mit dem Fernsehen finde ich dann schon etwas, wie soll ich sagen, es kommt halt sehr, also ich muss es nicht, ich muss meine Fähigkeiten jetzt nicht im Fernsehen präsentieren. Aber du präsentierst sie im Netz dann, im Internet. Richtig, ja. Genau. Also ich mache das, und also ich finde auch, man sollte nicht zu viel Kritik ausüben, weil wir machen auch unseren Job. Natürlich gibt es auch schwarze Schafe, ganz klar. Also im Klartext, dich kann man chatten. Genau, man kann mich anrufen, man kann mich erreichen. Man kann dich anrufen auch, man kann mit dir sprechen. Richtig, über eine Service-Nummer, und dann kann man mit mir reden. Ach so, das ist also so ein Telefonline, also nicht nur oder ausschließlich Internet, sondern Telefon. Genau, richtig. Ich kann bei dir anrufen, was kostet die Minute? Unterschiedlich, also bei mir ist es 2 Euro die Minute. Oh, das ist natürlich viel. Ja, aber 2 Euro ist eine Stange Geld. Richtig, aber wir sind ja keine Psychologen, die Leuten jetzt irgendwas von der Kindheit erzählen, weil die Psychologen ja immer sehr gerne von der Kindheit erzählen. Ihr erzählt lieber von den Sternen. Ja, wie gesagt, also je nachdem. Der eine Astrologie, der andere Hellsehen, Karten legen, das ist immer unterschiedlich. Okay, wie machst du es denn? Man ruft bei dir an und man sagt ein bestimmtes Problem, und wie gehst du denn vor? Ja, und dann habe ich meine Hilfsmittel. Also ich bin von Geburt aus, bin ich hellsichtig. Ich habe natürlich meine Karten. Ich betreibe auch Astrologie. Ja. Das mache ich auch, um natürlich dann auch genau zu sehen, wie die Konstellation im Moment steht. Also du bist von Geburt, das ist ja hochinteressant, wenn du sagst, du bist von Geburt aus hellsichtig. Richtig. Das genau. Heißt, was heißt das konkret? Ja, das heißt, ich habe als Kind Dinge wahrgenommen oder auch gesehen, die dann auch eingetreten sind. Ja, und das kannst du auch übertragen auf andere Leute. Genau. Also wenn jemand anruft, der ruft dann, weiß ich, Karin S. an und schildert ein Problem, und dann kannst du sagen, liebe Karin, in 2-3 Monaten ziehst du um. In der Vergangenheit war, aber wichtig ist, wenn man wirklich auch hellsichtig ist, sollte man ja auch die Vergangenheit kennen. Genau. Ja. Ne? Und dann fängt man mit der Vergangenheit an, weil man muss ja auch Vertrauen zu dem Kunden aufbauen. Verstehe. Du nimmst dann aber auch noch deine Karten dazu. Wenn es ein ganz schwieriger Fall ist, ach so, oder ich jetzt nicht so einen guten Draht habe zu der Kundin, dann nehme ich auch die Karten. Mhm. Ja, weil es kommt immer darauf an, weil man hat ja mit unterschiedlichen Charakteren zu tun. Wie natürlich du auch, kennst du natürlich. Ja. Gut, du brauchst keine Hilfsmittel, aber du weißt ja auch selber, wie es ist. Man hat es nicht immer mit einfachen Menschen zu tun. Und bei uns ist es halt auch so, es rufen auch viele an, die teilweise alkoholisiert sind oder... Ja. Ne? Und du nimmst dann die Astrologie, die Sterne auch noch dazu. Dazu auch, ja. Auch noch. Mhm. Ja, und wie gesagt, und man sollte halt jetzt nicht so in der Kritik, also das auch so wie die Comedy-Stars oder Comedy-Sendungen, wo immer wieder so was ins Lächerliche gezogen wird. Also ja, da bin ich sehr, sehr enttäuscht, weil das ist sehr intolerant. Also man sollte uns schon tolerieren. Naja, diesen Job, den Intoleranz hört natürlich da auf, wo naja, wo falscher Zauber verkauft wird. Ja, aber das hast du überall. Das hast du auch, das hast du bei Politikern, das hast du bei Ärzten. Also grundsätzlich gibt es bei diesen Astoleien, so wie du es gerade ausgedrückt hast, gibt es seriöse Menschen. Selbstverständlich. Und ja. Wir sind auch geprüfte Menschen und wir sind Menschen, kann man das prüfen? Die wirklich mehr Fähigkeiten haben. Wie kann man das prüfen? Wir leben ja auch davon. Okay, man kann es. Du sagst, wir sind geprüft. Darf ich dich prüfen? Ja, ich wusste schon, dass so eine Antwort kommt. Also jetzt so. Ja, also Gabriel, also wenn schon jetzt Butter bei die Fische. Ich stehe diesem Genre ausgesprochen kritisch gegenüber und ich halte das wirklich für Humbug, muss ich dir sagen. Ich finde, dass ihr den Leuten das Geld aus den Taschen zieht, den armen Leuten, die Probleme haben. Warum denn? Das ist doch ein ganz normaler Job. Du sitzt doch auch dort und hilfst mir. Ja, aber hier kann man umsonst anrufen, das kostet den Leuten ja, nichts. Bei dir sind es 2 Euro. Bei dir sind es 2 Euro pro Minute. Du wirst aber auch dein Geld damit verdienen, Domian. Aber ich ziehe den Leuten kein Geld aus der Tasche. Ja, aber ich ziehe den Leuten auch kein Geld aus der Tasche. Doch, indem du 2 Euro die Minute nimmst, ist das verdammt viel Geld. Ja gut, aber andere zahlen GEZ, damit sie anrufen können bei dir. Ja, das ist aber ein bisschen sehr konstruiert. Lass uns über dich reden und über deine Fähigkeiten. du sagst, du bist geprüft. Dann würde ich jetzt gerne mal ein bisschen, beschäftige dich mal ein bisschen mit meiner Person. Du bist hellsichtig, sagst du. Dann erzähl mir mal bitte ein bisschen was aus meiner Vergangenheit, was man so öffentlich nicht weiß. Was siehst du? Was erkennst du? Aber in welchem Bereich? Im Bereich der Familie zum Beispiel. In der Familie? Ja. Okay, also da brauche ich schon eine Frage. Ich brauche schon eine konkrete Frage. Ja, zum Beispiel, wie war mein Verhältnis zu meinen Großeltern? Das Verhältnis zu deinen Großeltern bekomme ich positiv rein. Sehr positiv. Also das heißt, was heißt das? Auch dein Großvater muss wirklich so ein Vaterersatz für dich gewesen sein. Ja, okay, das ist so eine Allerweltsantwort. Bisschen konkreter bitte. Ja, aber ich brauche eine Frage, Domian. Naja, wie war das Verhältnis zu meinen Großeltern? Du sagst, das war sehr positiv. Welche Rolle hat meine Großmutter in meinem Leben gespielt? Also deine Großmutter und dein Großvater bekomme ich auch rein. Ist dein Großvater vorher gestorben? Ich sage dir gar nichts. Du bist der Hellsichtige. Du musst es wissen. Okay. Also ich bekomme rein, sie waren eine Ersatzfamilie für dich. Ersatzmutter, Ersatzvater für dich. Also jetzt, hast du mit deinem Vater gar keinen Kontakt gehabt? Ich frage dich jetzt mal. Bitte? Hast du mit deinem Vater gar keinen guten Kontakt gehabt? Mit meinem Vater? Mhm. Ich gebe jetzt keine Auskunft. Du bist der Hellsichtige. Also das, was ich reinbekomme, ist, dass dein Großvater für dich so ein Ersatzvater war. Also du hattest ein sehr gutes Verhältnis zu denen und die haben dir diese Liebe gegeben. Mhm. Die dein Vater zum Beispiel, ich bekomme deinem Vater irgendwie sehr, also nicht rein, also sehr benebelt. Mhm. Also du müsstest mit deinem Vater entweder gar kein Verhältnis gehabt haben oder ihn... Hallo? Hallo? Jetzt ist er weg. Warum ist er jetzt weg? Himmel! Hat er jetzt aufgelegt, weil er Schiss hat, ich löse das irgendwie jetzt auf? Das gibt's doch nicht. Ich bitte meine Regie unbedingt, ihn nochmal zu erreichen. Wir versuchen, ihn zu erreichen. Es war kein technischer Fehler, lese ich hier auf meinem Schirm. Es lag nicht an uns. Es wurde von der anderen Leitung her aufgelegt. Jetzt schlage ich Folgendes vor. Die Kollegen werden in der Regie es nochmal versuchen, den Markus zu bekommen. Wenn wir den Markus im Laufe der Sendung nicht bekommen, werde ich euch etwas sagen zu dem, was er gerade gesagt hat. Da war ja schon einiges, was er gesagt hat, was ich kommentieren kann und was vielleicht über den Wahrheitsgehalt oder sein Talent der Hellsichtigkeit etwas aussagen könnte. Ich bin aber sehr gespannt, ob er nochmal kommt. Hier ist Emil, ich lese gerade, der Akku war leer. Ich habe ihm Unrecht getan, wir werden ihn wahrscheinlich gleich wieder kriegen. Dann machen wir erstmal weiter mit Emil und Emil ist 21, guten Morgen. Hallo Emil. Morgen. Ja. Hallo Dominik. Ein schöner alter Name. Hast du wirklich so? Ja, meine Eltern, die sind da schon etwas traditioneller. Ja, wobei das ist ja schon wieder cool und schon wieder... Ein bisschen Mode, solche eher ältere Namen zu nehmen. Ja, definitiv, definitiv. Die haben da schon was ausgesucht, was eben halt nicht allerweltstypisch ist, aber trotzdem doch noch auf Boden ständig, ne? Sehr. Allerweltsname sind ja zum Beispiel hier Andreas oder Daniel, das hat ja jeder, ne? Genau. Emil heißt nicht jeder. Genau. Weswegen hast du angerufen, Emil? Ja, ich hatte angerufen, weil meine Freundin mich sexuell unterdrückt. Das heißt, das hört sich komisch an, von einem Mann das gesagt zu bekommen, aber es ist so, dass sie das schafft, mich jedes Mal runterzumachen, ob es vor Freunden ist oder persönlich, wenn wir unter vier Augen stehen. Was heißt denn sexuell unterdrückt? Ja, unterdrückt, das heißt, sie macht sich lustig über gewisse Sachen, was wenn ich zum Beispiel nicht kann, wenn es mir nicht gut geht, oder sie setzt mich so sehr unter Druck, dass ich keinerlei Chance habe, irgendwie bei ihr aktiv zu werden. Ne? Mhm. Wie lange seid ihr zusammen? Also wir sind jetzt anderthalb, fast zwei Jahre zusammen. So lange schon, zwei Jahre? Ja. Heißt das im Klartext, sie will immer viel mehr und öfter, als du möchtest? Ja, nicht nur das. Sie macht das dann auch immer relativ öffentlich. Das heißt, wenn Freunde dann zu Besuch sind, männliche vor allen Dingen, dann plaudert sie gerne aus dem Nähkästchen, was ich zum Beispiel gar nicht gut finde, erzählt, was sie im Bett machen oder wenn mir dann mal ein Missgeschick passiert oder so. Was? Und, sag mal ein Beispiel, was hat sie denn beispielsweise deinen Freunden schon erzählt, so aus dem intimen Leben? Ja, wenn ich mich davor ekel, zum Beispiel im Oralverkehrsbereich was zu machen, was ich gar nicht toll finde. Ne? Das hat sie dann, dass du dich ekelst, das hat sie dann deinen Freunden erzählt? Ja, so raus in der Runde, genau. Genauso wie wenn ich dann halt nicht konnte, wenn es dann nicht so geklappt hat, dann hat sie sich damit lustig gemacht und was hat ja, sie da, wenn du dann nicht konntest und wie beschreibt sie dich dann vor den Freunden? Ja, ich wäre total der Loser und ich wäre kein Mann und man könnte mich ja eigentlich nicht gebrauchen. Das ist aber nicht nett. Nee, deswegen ja, aber. Aber wirklich, nett. Wie geht die denn mit dir in den sexuellen Situationen um? Ja, sie setzt mich in dem Sinne unter Druck, dass sie dann auch, es geht dann erstmal ganz normal los, dass sie sich einfach zum Beispiel draufsetzt oder mich anmacht, ganz normal, wie es in jeder Beziehung ist. Hm. Und wenn ich dann sage, hör mal, ich kann nicht oder ich habe keine Lust, mein Arbeitstag war so stressig, dass sie dann sagt, mich mit Worten dann sehr erniedrigt, wie du Schlappschwanz und solche Sachen, du bist kein richtiger Mann, guck dich mal an, Muskeln hast du, aber stehen kannst du nicht und so eine Sache. Ne? Und geht das schon die ganzen zwei Jahre so? Nein, eben halt nicht. Ein Jahr lang war alles eigentlich gut und das fing jetzt so vor einem halben, dreiviertel Jahr an und wie gesagt, sie sagt dann auch dann ganz öffentlich in der Männerrunde, dass sie auch gerne Bock hätte, mal einen meiner Freunde zu vernaschen, weil die ja viel männlicher wären und sowas und das wobei ich immer daneben sitze, ne? Ja, das wollte ich gerade sagen, das sagt die in deiner Anwesenheit, dann stehst du da wieder absolut Depp da in der Runde. Das Problem ist, also ich bin jetzt nicht so ein typischer Loser-Junge, sondern ich sehe relativ gut aus. Das hat man auch immer durch Bestätigung durch andere, auch vom Körperbau her. Aber das Problem ist eben halt, wenn das Sexuelle dann halt nicht stimmt, dann ist man ja auch als Mann ein bisschen so gedemütigt. Ja, na hallo. Aber nicht ein bisschen, sondern heftig gedemütigt. Mhm. Wie reagieren denn die anderen Jungs, wenn die dann solche Sachen loslässt? Das sind jetzt halt nur Bekannte halt, aber die lachen dann halt drüber und machen dann auch ihre Witze immer. Oder wenn wir mit Jungs unterwegs sind und spricht mich zum Beispiel Mädchen in Disco an, was dann auch mal vorkommt, dann kommen dann immer solche dämlichen Kommentare, dass man einfach wegrennen könnte und heulen. Ne? Was sagen die denn dann? Ja, zum Beispiel, bei dem brauchst du das gar nicht versuchen, der bringt das sowieso nicht. Dann komm mal lieber zu mir rüber, das bringt viel mehr. Ne? Jetzt nochmal zu eurer Sexualität. Sie ist, so habe ich das gerade verstanden, sie ist sie ergreift die Initiative? Mhm. Immer? Immer. Also, immer. Ich habe ja gar keine Lust mehr dadurch, dass mir das so oft jetzt vor den Kopf geworfen worden ist. Und was verlangt sie dann alles so von dir? Hat sie ja bestimmte Praktiken oder irgendwelche Dinge, die sie beim Sex unbedingt machen will oder haben will? Ja, es geht dann also so in die SM-Richtung hin, so mit Ledermasken an, die Frauenfesseln und sowas, was ich absolut eigentlich gar nicht wollte, habe dann aber in diesem ersten Jahr dann halt zurückgesteckt und gesagt, hör mal, wenn du das wirklich magst, dann probiere ich das halt auch, weil ich ja auf sie zugehen wollte, aber mittlerweile ist das dann extrem, ne? Ja, sollst du dann die Ledermaske tragen und sie auspeitschen oder umgekehrt? eher umgekehrt. Also ich bin eher so der dann, das hört sich lustig an, so auf allen Vieren krabbeln soll und die dann wie eine Herrin ansprechen soll. Ich verstehe. Die junge Dame tickt in Richtung Dominanz im SM-Bereich, auf jeden Fall. Gibt es auch irgendwelche Sexspielzeuge, die sie einbauen will und die du gar nicht haben möchtest? Ja, das geht dann eben halt auch dazu hin, dass sie dann versucht, wie gesagt, in meinem Genitalbereich irgendwelche schmerzhaften Klammern zu setzen oder auch in den Po-Bereich zu gehen, wo was ich gar nicht mag halt. Ne? Mhm. Das heißt, sie hat einen Dildo und sie will da Sachen mitmachen. Ja, genau. Was du gar nicht willst und dir unangenehm ist. Ja, natürlich. Ich meine, fast für jeden Mann ist es total unnatürlich, dass man in dem Bereich berührt oder extrem hingedrängt wird, wenn man jetzt nicht... Wenn man das nicht will. Wenn man es nicht will, genau. Ich bin etwas schockiert, Emil, was du mir erzählst. Schockiert insofern, dass du das mit dir machen lässt. Ja, das Problem ist, diese Frau sonst, wenn man sie im Alltag erlebt, das würde man ja gar nicht von ihr glauben. Also viele haben auch eine ganze Zeit lang dann auch gesagt, ha, du stellst dich einfach nur an, vielleicht solltest du einfach mal gewisse Sachen machen. Erzähl ja auch nicht alles, was dann passiert in meinem Freund zum Beispiel, ne? Aber zum Alltag gehört ja eben auch, dass sie im Kreise der Freunde sich dann so äußert. Das ist eben ja auch euer Alltag. Mhm. Und euer Alltag ist ja auch, dass sie eine Sexualität von dir einfordert, die überhaupt nicht dein Ding ist, so wie du es mir gerade geschildert hast. Mhm. Wie oft will sie Sex zum Beispiel? Ja, also 2 bis 3 Mal am Tag mindestens. 2 bis 3 Mal am Tag. Und wie viel Mal möchtest du? Ja, wenn es eigentlich jetzt momentan eigentlich gar nicht, ne? Ja. 2 bis 3 Mal will sie. Wie oft passiert es dann wirklich? Passieren tut es dann mindestens alle 2 Tage 1 bis 2 Mal, dass sie dann ihren Willen durchgeboxt kriegt, dass man dann versucht, irgendwie das zu hinkriegen. Und das wie gesagt, zur Not legt sie auf Viagra auf den Nachttisch und sagt, jetzt komm, sei nicht so ein Versager und mach jetzt endlich. Wie, dann nimmst du in deinem zarten Alter von 21 schon Viagra ein? Ja, wenn man dann so psychisch unter Druck gesetzt wird, dann klappt das dann halt auch einfach nicht. Ne? Man ist dann einfach nur selig fertig. Ne? Also um dann noch eine Erektion zu bekommen, wo du sonst überhaupt keine Erektion mehr bekämst. Das ist Hammer, Emil. Das darfst du nicht machen, das darfst du nicht mit dir machen lassen. Wie sehr willst du dich denn noch demütigen? Ja, das Komische ist, dass wenn man das immer so früher beteuert hat, wenn mir sowas passiert, dann mache ich das nicht mit und sage einfach meinen Standpunkt. Aber wenn man sich so verschossen hat in eine Frau... Ja, pass mal, entschuldige mal, so verschossen. Dann, in wen bist du da verschossen? Du bist ja auch verschossen in diese Frau, die all dieses von dir verlangt und mit dir macht. Bist du in diese Frau noch verschossen? Kann man doch gar nicht. Geht doch gar nicht mehr. Eigentlich geht's nicht. Nee. Eigentlich aber geht's man nicht. Erinnert sich doch an die schönen Tage, die vorher waren. Ne? Ja, aber das ist doch Vergangenheit. Das interessiert doch heute gar nicht mehr. Es geht doch jetzt um jetzt. Und was die jetzt mit dir macht und was sie jetzt von dir verlangt. Und wie sie dich wie ein Stück Dreck behandelt vielleicht sogar. Das ist kompliziert. Wie gesagt, mein Freund hat mich auch schon öftermals dazu gedrängt und gesagt, mach mal Schluss und so. Und ich habe gesagt, das geht halt nicht. Ich finde überhaupt nicht, dass das kompliziert ist. Ich finde das ganz eindeutig. Das Mädel, wie alt ist sie? Ich bin 21, sie ist 18. Ach, sie ist erst 18 Jahre alt. Okay, dann hat die für sich eine Sexualität entdeckt wahrscheinlich in letzter Zeit, nämlich diese eher die härtere Nummer, die du überhaupt nicht mit ihr teilen kannst. Dagegen ist ja gar nichts zu sagen, wenn sie so drauf ist. Aber gegen dich ist etwas zu sagen, dass du das dann einfach nur so mitmachst. Wie lange willst du es denn noch mitmachen? Denkst du, das bessert sich noch? Ich glaube nicht. Ja, eigentlich, ich hoffe es ja immer noch, dass es sich bessert. Nee, vergiss es. Wenn sie jetzt schon so drauf ist und solche Sachen macht und da ist etwas ins Rollen gekommen, da ist ein Damm gebrochen, ich bin fast sicher, fast 100% sicher, dass das nicht mehr... Aber wehrst du dich denn nicht verbal und sagst dir da mal, Mensch, kapierst du es nicht, dass ich so nicht meine Sexualität haben will? Sagst du das nicht? Also ich habe hier schon mal was dazu gesagt, auch wenn es dann ins Extreme ging, dass ich gesagt habe, so, nee, das möchte ich nicht, aber dieser Druck oder dieser Drang, den sie immer probiert, dass... Du sollst nicht mal ein bisschen sagen, nee, das möchte ich nicht, das will ich nicht, du sollst verdammt nochmal auf den Tisch hauen und sagen, lass mich in Ruhe damit. Entweder wir finden eine Sexualität wieder so, wie wir sie früher hatten, oder das läuft nicht mehr zwischen uns beiden. So musst du auftreten. Ja, die Angst ist eben halt, dass man dann verlassen wird und ja, wieder alleine ist, ne? Ja, dann bist du halt verlassen und alleine und du sagst, du bist ein gut aussehender junger Kerl, du bist ein netter Typ. Es wird schon eine neue Beziehung kommen. Hm. Also, ja, aber die Angst auch in der neuen Beziehung, dass einem das wieder passiert, die ist ja auch relativ groß, ne? Nö, nicht unbedingt. Das wäre ein komischer Zufall, dass du genau wieder auf so ein Mädel stößt, die genauso gestrickt ist. Ja, vorher hatte ich, wie gesagt, keine Probleme gehabt. Das ist ja nicht meine erste Beziehung. Und da war ja auch alles normal. Nur jetzt auf einmal, wie gesagt. Ja, Emil, das ist jetzt, ist halt jetzt eine Konstellation, die für dich doof gelaufen ist. Aber es gibt da keine Lösung für das ganze Problem. Da musst du, also du kannst dich jetzt gerne noch ein bisschen verletzen und demütigen lassen eine Weile. Ich halte das für falsch und für dein Leben, für dein Selbstbewusstsein auch für schlecht. Mhm. Ich finde, da muss eine klare Aussprache stattfinden zwischen euch beiden. Und du musst genau klar machen, was du willst. Und wenn sie sagt, das reicht ihr nicht aus, dann passt ihr beide nicht zusammen. So ist es. Mhm. Mehr kann ich nicht sagen. Das wäre eigentlich mal auf jeden Fall angebracht. Ja. Überleg mal und dann solltest du irgendwann schon handeln, denke ich. Ja? Das sollte ich machen. Alles Gute, Emil. Danke dir. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, die Spannung steigt. Gabriel, da bist du wieder. Hallo, Domian. Mensch, ich dachte schon, du hättest dich davon gemacht. Nein. Und Gabriel, also nicht Markus, weil du hast mich vorhin Markus genannt. Habe ich Markus gesagt? Nein, nicht so schlimm. Also Gabriel, natürlich. Ist das dein richtiger Name? Ja. Oder ein Künstlername? Mein richtiger Name. So, wir waren stehen geblieben, du bist ein hellsichtig veranlagter Mann. Und du gehst in meine Vergangenheit und wir sprachen über meine Großeltern und die Rolle meines Großvaters, meines Vaters, meiner Oma. Was war die Oma für ein Typ? Deine Großmutter bekomme ich also sehr lebensfröhlich rein und sie war ein sehr aktiver Mensch. Also sie muss auch dominanter gewesen sein als dein Großvater. Also so bekomme ich sie jetzt rein, ja? Mhm. Also wirklich eine Frau, die sehr herzlich ist und wirklich also immer gekämpft hat. Also sie hat es immer wieder geschafft und ich bekomme sie auch wirklich so rein. Sie ist immer noch, also sie sah auch sehr jung aus, deine Großmutter, ja? Also ja. Ich bekomme sie sehr jung rein, auch von der Erscheinung her. Ja. Also sehr jung geblieben. Ist sie denn, war sie sehr alt gewesen, als sie gestorben ist? Du stellst hier nicht die Fragen. Ich kann keine Zahlen sagen. Du stellst nicht die Fragen. Weil ich bekomme sie sehr jung geblieben rein, also immer noch. Also sie ist immer noch da und ja. Also ich bekomme sie sehr positiv. Also wir halten fest, du sagst, das war ein sehr gutes Verhältnis, was ich zu den Großeltern hatte und der Großvater war so eine Art Vaterersatz für mich. Und mein genau, also ich bekomme ihn wie ein Vater rein. Also er hat dir die Liebe gegeben, die du von deinem Vater nicht bekommen hast. Ja, und der Vater ist so ein bisschen diffus in dem, was du siehst. Ja, ich bekomme ihn gar nicht rein, deinen Vater, deinen leiblichen Vater. Meinen leiblichen Vater? Ja. Ja. Komm ich nicht. Was für einen Beruf hatte der Großvater? Oh, das kriege ich nicht rein. So aus dem Stand heraus, also das ist irgendwie so, ich weiß nicht, auch so in der Öffentlichkeit, deswegen habe ich doch vorhin gesagt, ich würde auch nie ins Fernsehen gehen. Das kann ich nicht, also da komme ich jetzt im Moment so nicht rein. Es reicht ja vielleicht auch schon. Was du gesagt hast. Ich habe meine Großeltern überhaupt nicht kennengelernt. Ich habe überhaupt keine Beziehung zu meinen Großeltern. Und ich hatte eine hervorragende Beziehung zu meinem Vater. Also du hast komplett daneben gelegen. Komplett. Also du hast deine Großeltern nie gesehen? Nein. Ja gut, dann kann es vielleicht auch dein Vater gewesen sein. Ja, natürlich. Ja, und so kann man alles immer irgendwie hindrehen. Und das ist genau das, was ich meine. Natürlich kann man immer das hätte wahrscheinlich bei ganz vielen Leuten jetzt auch zugetroffen, was du gesagt hast, oder bei sehr vielen. Ja, aber du musst es auch mal so sehen, Dominik. Und lass mich dann eben immer aussehen. Und in einer Beratung, gerade wenn es um Probleme oder wenn es jemandem sehr schlecht geht, kann man natürlich in vielen, vielen Allgemeinplätzen jemanden an sich binden. Und so vergeht noch eine Minute, noch eine Minute, noch eine Minute und schwuppdiwupp haben die Leute 100 Euro. Was die du bestellt hast. Weißt du, was ich meine? Und genau das ist es. Deswegen habe ich auch gesagt, ich mag das nicht so gerne. auch so über Fernsehen nicht, weil das ist auch dann dieser Test, weißt du? Du hast jetzt einen Test mir gemacht. Ja, natürlich, natürlich. Das ist auch das gute Recht eines Kunden, dich zu testen, ob du es auch kannst. Wenn du sicher in deinem Job wärst, ja, müsstest du sagen, ja natürlich, klar, testet mich, so wie man jeden anderen Menschen auch testen kann, der irgendwie vorgibt, etwas zu können. Oder? Ja, aber weißt du, wie ich mich jetzt vorkomme? Ich fühle mich jetzt genauso wie damals, wo du die Buchvorstellung hattest und der Oliver Pocher saß da im Publikum und ist während deiner Buchvorstellung eingeschlafen. Ja, genauso fühle ich mich jetzt. Nein, er ist nicht ganz eingeschlafen. Ehrlich. Das ist ja nun ein ganz anderes Thema. Ja, aber ich sag jetzt, ich habe ja auch vorhin gesagt... Wie fühlst du dich denn jetzt? Fühlst du dich gelangweilt oder was willst du damit sagen? Ja, das war ja an der Presse so, ne? Ja, aber ich verstehe jetzt nicht den Zusammenhang. Fühlst du dich jetzt gelangweilt? Nee, weil das wieder so ein Test ist. Weißt du, was ich meine? Dieses Testen. Ja, aber ich verstehe dieses Beispiel, das verstehe ich null. Misstrauische Kunden. Zum Beispiel, ich habe ja auch viele misstrauische Kunden. Ja. Ja, die dann auch teilweise dann auch denken, ich wäre der Partner oder ich wäre irgendwie die Person oder das Opfer. Aber was hast du gegen einen Test? Um den es geht, bitte? Was hast du gegen einen Test? Das ist das, was ich... Nein, das ist genau das, was ich meine. Diese Testfragen, immer diese, so wo die Astro-Geschichten immer wieder ins Negative gestellt werden. Ne? Ja, zu Recht, finde ich, zu Recht. Ja, aber wenn diese Branche solide wäre, hätte sie keine Angst vor Testfragen. Ja, ich habe auch keine Angst vor Testfragen. Ja, aber das war ja nun gerade nicht so schön. Du hast ja voll daneben gelegen. Ich habe am Anfang gesagt, ich mache sowas nicht über Fernsehen. Ich halte auch nichts von diesen Astro-TVs und... Okay, ist ja egal, ob das im Fernsehen ist oder nicht im Fernsehen. Nee, das ist nicht egal, weil, sag mal so, das ist ja auch unter Druck. Das ist ja dieser Test. Wenn du jetzt Testfragen bekommst, das ist auch nicht schön. Das kommt nicht gut rein. Wenn wir beide uns jetzt unter zwei Ohren unterhalten hätten, wäre das ja genauso gewesen wie jetzt auch. Ja, aber wie hast du das denn empfunden, als du damals durch die Presse gehört hast, der Oliver... Ach, was hat denn damit... Erstmal hat Oliver überhaupt nicht gepennt, sondern hat was nachgeguckt auf seinem Telefon, auf seinem Handy. Das tut überhaupt gar nicht zur Sache. Das ist was ganz anderes. Ich sag ja nur, das ist ja sein Ablenkungsmanöver, junger Freund. Das hat damit nun überhaupt gar nichts zu tun. Da fühlt man sich aber auch irgendwo ein bisschen blöd, oder? Nein, überhaupt nicht. Ja, nein, überhaupt nicht. Nein, das war falsch. Ja, aber du stellst doch auch Fragen bei Gesprächen. Ich stelle Fragen bei Gesprächen? Ich stelle auch Fragen bei Gesprächen. Ja. Gabriel, worauf ich hinaus will, ist, dass man natürlich immer, wenn jemand in der Not ist, kann man mit ganz viel, ich sag mal, mit verschleierten Antworten, mit halben Allgemeinplätzen, kann man einen Menschen an sich binden. Und das werfe ich dieser Branche vor. Und das finde ich das Unredliche daran. Ja, aber wer ist denn, guck doch mal, Domian, jetzt ganz ehrlich, wer denkt heute an andere Leute oder wer ist heute 24 Stunden für jemanden da? Wer kann jemanden dann morgens um 2 anrufen und mit ihm reden? Lebensberatung und so. Ja, aber du machst das doch nicht aus Menschenfreundlichkeit. Du wirst doch Kohle damit verdienen, ist ja auch dein gutes Recht, aber dann auch mit offenen Karten. Ja, du machst es ja auch nicht nur aus Menschenfreundlichkeit, oder? Wir drehen uns im Kreis. Diese Nummer ist hier kostenfrei. Ja, natürlich, aber trotzdem. Jetzt kommt sie wieder mit den Fernsehgebühren. Kein Geld, dumm, ja. Ich erzähle den Leuten aber auch keine Sachen aus der Zukunft und irgendeinen Humbug aus der Vergangenheit. Entschuldige mal. Aber wieso Humbug? Ja, das war zum Beispiel gerade, was du gesagt hast, ja, völlig falsch. Ja, weil es eine Testfrage war und ja, da blockiert er komplett ein. Das hat er nicht... Ja, gut, aber was erwartest du denn? Nein, das ist Misstrauen pur. Ja, natürlich. Deshalb unterhalten wir uns. Das ist ja Misstrauen pur. Es geht ja auch darum, wie du mit den Menschen umgehst, wie du mit den Menschen redest, dass du für ihn da bist, dass du in die Thematik reingehst, dass du dich auch mit seiner Psyche auseinandersetzt. Ja, aber du täuscht immer vor, dass du hellsichtig bist, dass die Sterne dir was sagen können, dass du in deinen Karten was siehst. Ich bin hellsichtig. Und das halte ich für Betrug, für und Betrug an den Menschen. Wenn ich Testanrufe habe, dann lege ich sofort auf. Oder Leute, die super misstrauisch sind, weil wenn man sich blockiert, das ist es ja, weil okay. Sie blockieren sich ja immer. Halt mal so fest, ein Test blockiert dich und man kann dich und darf dich nicht testen. Können wir uns so einigen? Weißt du, was ich meine? Man blockiert sich. Das ist genauso wie bei... Ja, ich halte fest. Das darf nicht sein. Ne? Man darf dich nicht testen und dann bist du blockiert. Ja, aber stell dir mal vor, jemand ruft dich an und testet dich oder sagt dir irgendwas und das ist... Okay, ich halte nur noch mal fest. Man darf dich nicht testen. Okay. Wenn jemand misstrauisch ist, sollte er nicht anrufen. Okay. Weil das Gabriel, ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Wir kommen nicht weiter. Wir sind jetzt auch nicht in der Grundsatzfrage weitergekommen. Geben und einnehmen, das ist so. Ach, das ist jetzt auch wieder so ein allgemeiner Platz. Es ist aber so. Ja, okay. Dann beende ich mal das Gespräch, würde ich sagen. Ist auch nicht ehrenamtlich, ne? Also. Ja, jetzt versuchst du aber immer ein bisschen nochmal zurückzuschießen. Nee, aber wir wollen ja jetzt irgendwo auf dem Boden bleiben. Ist ja, so. ich täusche keine falschen Tatsachen vor. Und das ist der große Unterschied zu Astro TV. So, und jetzt machen wir hier Schluss. Okay, also bis dann. Gabriel. Mach's gut. Ja, tschüss. Ja, tschüss, schöne Sendung. Tschüss. 0800 220 50, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer hier, unter der ihr uns erreichen könnt, oder ihr meldet uns zu domian@wdr.de. An dieser Stelle der Hinweis auf morgen. Morgen, jetzt Themenwechsel, jetzt wird's sehr ernst. Morgen haben wir ein festes Thema und das Thema morgen Nacht heißt Waffen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die eine Waffe oder Waffen besitzen. Und ich möchte mit Leuten sprechen, die durch eine Waffe schon bedroht oder verletzt wurden oder die sich mit einer Waffe haben verteidigen müssen. Und unter Waffen kann man ja ganz viel verstehen. Das kann die Pistole sein, das kann aber auch der Schlagring sein oder der Baseballschläger oder ein Messer, was auch immer. Wenn ihr gerne morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch am besten schon unter domian@wdr.de oder ruft morgen während der Sendung an oder eine Stunde vor der Sendung unter der bekannten Nummer. So, 1.35 Uhr und hier ist Jana. Und Jana ist 36. Guten Morgen, Jana. Nee, Anja, entschuldige. Mhm. Anja, hallo. Anja. Hallo, Domian. Hallo, Anja. Um was geht's bei dir? Eigentlich so, mein Mann ist in Afghanistan. Als Soldat? Als Soldat. Ja, wie lange schon? Seit Mitte Juni. Mhm. Und er bleibt auch noch über Weihnachten, über die Feiertage. Mhm. Ist das zum ersten Mal dort? Nein, das zweite Mal. Ja. Über Silvester. Also wir haben zwei Kinder. Mhm. Wir sind 10 Jahre zusammen. Mhm. Und ja, was mich so traurig macht eigentlich, gut, die Situation an sich ist traurig, sowieso, für uns als Familie. Mhm. Was mich traurig macht, ist einfach auch, wie die Gesellschaft mit dem Thema umgeht. Zunächst mal an dich, dich persönlich ist die Frage. Du bist doch wahrscheinlich in großer Angst um deinen Mann, oder? Ja, ja. Nicht immer. Mhm. Also das tendiert eigentlich immer, mal so, mal so. Was ist genau seine Aufgabe? Darfst du das wissen? Sagen wir es mal so, also ich weiß keine genauen Details. Mhm. Also ich weiß nie genau, wo er sich befindet in diesem Land. Mhm. Er darf mir das eigentlich auch nicht sagen. Er sagt mir schon vieles. Mhm. Das ist manchmal auch das Problem, weil er mir sehr viel anvertraut. Wie kommuniziert ihr denn miteinander? Darf er telefonieren? Ja, also wenn er, ich sag mal so, es gibt Drinis und es gibt Draußis. So sagt man das. Was heißt das? Im Slang. Also es gibt die Leute, die im Camp sind. Mhm. Ich sag mal, es sind 5000 Soldaten in Afghanistan, deutsche Soldaten in Afghanistan. Mhm. Und davon sind eine ganze Menge einfach im Camp. Das heißt, die haben verschiedene Aufgaben, Reparaturen, Logistik, alles Mögliche. Und die sind relativ sicher, kann man das so sagen? Die sind relativ safe. Ja. Das heißt, es sind ja auch verschiedene Standorte, Mazar-i-Sharif, Kunduz, Kabul, Faisabad. Genau, das sind alles so die Begriffe, die wir aus den Nachrichten so kennen. Genau, was man so auch so mal gehört hat und ne, was man so auffängt. Aber dein Mann ist auch ein Drausi manchmal. Mein Mann ist ein Drausi. Das heißt, er ist in gefährlichen Situationen. Das heißt, er ist eigentlich grundsätzlich, wenn er draußen ist, und das ist er im Monat davon quasi, sag ich mal jetzt so roundabout 20 Tage, ist er draußen. Mhm. Und das bedeutet eigentlich durchgehend Gefahr. Heißt draußen, dass er mit einem Panzer unterwegs ist? Ja. Teilweise, also das heißt, es ist unterschiedlich. Die sind teilweise mit gepanzerten Fahrzeugen unterwegs, mittlerweile Gott sei Dank ein bisschen mehr. Früher ja nicht. Kannst du denn mit ihm auch sprechen, wenn er draußen ist? Ja, aber ganz teuer eben, über Handy, ne? Mhm. Das heißt, er hat mich heute Abend angerufen. Ja, wie geht's ihm? Wir haben jetzt noch, wir haben also jetzt 6 Monate hinter uns. Mhm. Wir haben jetzt noch einen guten Monat vor uns. Mhm. Und er hat sich quasi, und das ist das Traurige eigentlich, was mich jetzt heute Abend so irgendwo zu dir gebracht hat, er hat sich quasi verabschiedet. Also nicht jetzt in dem Sinne, dass er jetzt glaubt, dass er stirbt oder so, aber er hat einen Auftrag, nicht alleine, natürlich mit seinem Trupp, sag ich jetzt mal so. Ich bin da auch immer nicht so involviert in diese Bundeswehrsprache. Und das ist ganz traurig gewesen heute Abend. Das heißt, es ist ein Auftrag, der mit großer Gefahr verbunden ist. Und er einkalkuliert, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Genau. Mein Gott, das ist ja für dich ganz erdrückend. Also er hat zu und mir zwei quasi Kinder. Heute Abend gesagt, dass ich seine Traumfrau bin, dass er mich liebt und nie eine Frau zuvor so geliebt hat wie mich, dass ich den Kindern sagen soll, dass er sie liebt und dass ich denen einen dicken Kuss von ihm geben soll und dass er sich versucht, sobald er kann, zu melden. Wann ist denn dieser Auftrag beendet? Am 25. Dezember. So lange dauert das? Das kann so lange dauern, ja. In dieser Dramatik hat er das noch nie gemacht vorher in den anderen Telefonaten? Nein, nicht die letzten 6 Monate. Also erst grundsätzlich sind die Draußis immer in Gefahr, weil eben diese Sprengfallen da sind. Aber das heißt jetzt für dich, nach dem, was du da gehört hast, ist es verdammt ernst. Genau, ja. Du musst doch in Angst und Schrecken sein. Also man gewöhnt sich in gewisser Art und Weise an diesen Stress. Aber man muss hier stark sein für die Kinder, für den Alltag, für seinen Job. Wie alt sind die Kinder? Die sind 6 und 13. Das heißt, du kannst ihnen alles erklären, wo der Papa ist, was der Papa macht. Das Schlimme ist, also der Kleine leidet besonders. Beim ersten Einsatz war der noch 3 und da konnte man immer sagen, der Papa kommt bald zurück. Also immer wenn er fragte, wann kommt der Papa, sagte man bald und dann war das Thema vom Tisch. Und so langsam wird er wütend. Also wenn man sagt bald, dann sagt er, das sagst du schon so lange, Mama. Und man bringt die Kinder jede Nacht ins Bett und tröstet die Kinder, obwohl man vielleicht selber mal Trost braucht. Ja. Und was mich so traurig macht, ist eigentlich, warum ich anrufe, um die Gesellschaft aufzuwecken, weil jeder sagt irgendwo, ich kann es sogar verstehen, Domian, weil ich kann es nachvollziehen, wenn man nicht in der Situation ist, dass man das von sich wegschiebt. Und wenn ich keinen Mann, einen Bruder, einen Vater oder einen Sohn in der Situation hätte, würde ich es auch von mir wegschieben, bin ich ganz ehrlich. Aber es ist nun mal so, wenn man da drin involviert ist. Würdest du von den Menschen, von der Gesellschaft, wie du sagst, mehr Anteilnahme erhoffen, erwünschen? Ja, irgendwo schon. Weil so die Grundstimmung in der Gesellschaft ist ja, dass man gegen diesen Krieg ist. Natürlich, ich bin auch gegen diesen Krieg. Ich habe das ja gerade schon rausgehört, du sprichst mit deinem Mann ja doch schon auch sehr offen, vielleicht auch über Dinge, über die er gar nicht so reden dürfte. Genau, ja. Wie schätzt er das denn ein? Sieht er einen Sinn in dem, was er da unten tut? Er ist Berufssoldat und er sagt, wenn alle sagen, ich gehe nicht runter, aus Angst, aus privaten Gründen, aus was weiß ich immer für Gründen, dann wäre gar keiner da unten oder die würden eben nur drinne sein. Er hat dafür ein Eid geschworen und dafür steht er ein. Und er sieht das so, dass er irgendwo auch den Schutz für gewiss, es ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber für die deutsche Gesellschaft auch herstellt. Im weitesten Sinne dann? Im weitesten Sinne, natürlich. Als ihr beiden zusammengekommen seid, war er da schon Berufssoldat? Nein. Das heißt, du hast die Entscheidung mitgetragen? Ja. Hast du sie sehr bewusst und mit voller Überzeugung Also er ist mein zweiter Mann. Und bevor wir geheiratet haben, haben wir viele Gespräche geführt, sowieso ist klar, aber ich wusste, dass er den Berufssoldat anstrebt. Das ist ja jetzt noch nicht so lange, es war immer Zeitsoldat. Du hast nie versucht, ihn davon abzuhalten? Doch. Weil ich ganz viele Gespräche mit ihm geführt habe und ich habe gesagt, weil wenn ein Mann in den Krieg da zieht, muss man sehr viele Papiersachen erledigen. Das heißt, wir müssen zusammen ein Testament erstellen. Man muss also immer von dem Schlimmsten ausgehen. Man muss alles regeln, was passiert im Falle wenn, was passiert, wenn du verletzt bist, was ist passiert, wenn es darum geht, irgendwelche Sachen auszuschalten, was ist, wenn du nicht wiederkommst, was soll ich den Kindern sagen? Also hätte ich dich davon abhalten können, weil ich muss ja seinem Sohn irgendwann dann auch rechtfertigen, irgendwo... Also man muss ganz intensiv sich mit dem Tod beschäftigen. Ja. Mhm. Aber hätte ich die Macht gehabt, ihn davon abzuhalten. Also es kostet ganz viel, so, viel Zeit, ganz viel Tränen, ganz viel Kraft. Mhm. Das überhaupt losgeht. Mhm. Habe ich es gerade richtig verstanden? Wenn du die Macht gehabt hättest, ihn davon abzuhalten... Hätte ich ihn nicht davon abhalten können. Ach so, dann selbst dann hättest du ihn nicht, weil er es wirklich wollte. Ja. Und in Folgen hast du es dann auch akzeptiert, weil es sein Wunsch ist. Ich habe ihn geheiratet, weil ich wusste, er ist Soldat mit Leib und Seele. Verstehe. Mhm. Und ich habe die Option quasi mitgeheiratet, dass wir jederzeit umziehen können und dass er jederzeit in Afghanistan sein wird. Mhm. Und somit, aber ich habe auch zu ihm gesagt, was für eine Wahl habe ich, weil er ist der Mann meines Lebens. Mhm. Mhm. Und das weiß ich ganz genau. Und er liebt mich ohne Ende und ich liebe ihn ohne Ende. Jetzt wird er bis über Weihnachten und Silvester noch weg sein. Ja. Und wir hoffen natürlich alle inständig, dass er dann gesund nach Hause kommt im Januar. Genau. Wird er dann noch einmal dorthin müssen? Das wird so sein, ja. Mhm. Also es ist ja oft die Rede, dass 2014 alle abziehen und aber guck nach. Glaubt übrigens dein Mann, wenn alle Truppen abziehen, dass man das Land sich selbst überlassen kann? Nein. Er denkt, dass jeden Soldat, den du fragst, der da unten war. Das ist ja noch furchtbarer letztendlich. Dieses Land ist, es ist ja schon ewig lange Krieg da. Mhm. Die Russen waren da, haben es nicht gebacken gekriegt. Mhm. Und im Endeffekt ist es schwierig, weil es gibt keinen Feind in Uniform. Es sind, die Taliban sind genauso wie die Dorfgemeinschaft. Mhm. Das heißt, du fährst da rum und du siehst den Feind nicht. Die sind alle ganz normal gekleidet. Aber das muss einen ja, wenn man im Einsatz ist, noch mehr verzweifeln und das Ganze sinnlos erscheinen lassen. Wenn man jetzt da ist und man hat das Gefühl, wir schaffen dieses Land jetzt zu befrieden und zu demokratisieren und so weiter und danach geht das gut weiter. Aber Land wird nie Demokratie erfahren. Genau. Und wenn man das Gefühl hat, wenn wir weggehen, dann ist es genauso schlimm oder vielleicht noch schlimmer als vorher, ist es ein furchtbares Gefühl, finde ich, für all die da aktiv waren. Und vor allen Dingen ist es so, die Menschen in Deutschland sagen, zieht unsere Jungs daraus. Mhm. Und vergessen, dass wir in der NATO sind. Mhm. Und dass wir dadurch, dass wir diesen Pakt haben mit der NATO, dass wir eine Verpflichtung haben. Ja, so ist der Deal. Ja, das ist so traurig, weißt du, weil viele beschäftigen sich da nicht mit und vergessen eben dadurch, dass, wenn man immer sagt, hier wie die drei Affen, nichts sehen, nichts hören, nichts sprechen, es ist alles gut und schön, aber wärst du da in diesem Land, und als Frau vielleicht auch noch schlimmer, da ist Sodom und Gomorra. Und die Frauen haben keine Rechte. Da ist so viel Schlimmes, was da passiert, was gar nicht in den Medien kommt. Ja. Und wenn da kein Schutz mehr ist, dann geht dieses Land ganz unter. Mhm. Also Anja, das fand ich jetzt wirklich ausgesprochen toll, dass du angerufen hast, weil du eine Stimme jetzt den Familien gegeben hast, deren Männer dort unten sind, es sind ja auch Frauen da unten. Es sind ganz viele da unten. Und ich weiß auch, ich habe auch Kontakt zu anderen Angehörigen, die ich nie gesehen habe. Aber ich habe ganz viel mit Frauen Kontakt, wo die Männer unten sind, aufgrund Internetforum. Das glaube ich, das hilft dann auch ein bisschen, wenn man sich auf die Art und Weise austauschen kann. Das hilft. Jetzt drücken wir natürlich wirklich alle die Daumen und wünschen es von ganzem Herzen wirklich alle, dass dein Mann und auch die anderen Jungs gesund und heil nach Hause kommen. Ja, natürlich, danke dir. Und das, was er vorhin angedeutet hat, spurlos alles an ihm vorbeigehen wird, das schwierige Unterfangen. Natürlich, wir drücken die Daumen, wünschen dir und deiner Familie alles Gute von Herzen. Ich danke dir, Domian. Sehr gerne, Anja. Mach's gut. Tschüss. Danke dir auch. Ciao. Ciao. So, wir machen weiter mit Martin. Martin ist 44. Guten Morgen, Martin. Morgen, Domian. Martin. Ja, hallo. So, um was geht's bei dir? Ich bin eigentlich kurz darauf gekommen, wo der vorhin von der Astroline gesprochen hat. Ich hatte auch mit mehreren Astrolines telefoniert, weil bei mir geht es um ein extremes Beziehungsproblem. Ich meine, Beziehungsprobleme, die gibt es ja auf der ganzen Welt. Bei mir ist es so extrem, ich habe wirklich mit Hunderten von Menschen gesprochen und keiner konnte mir wirklich helfen. Ich habe gedacht, jetzt nimmst du einfach mal die Chance wahr und redest mit Domian. Es ist Folgendes, ich bin 44 und meine Freundin ist 27. Wir haben zusammen drei kleine Kinder. Mhm. Es ist so, dass sie mich eigentlich von Anfang an immer wieder betrogen hat. Ich habe das schon von vornherein so eigentlich ein bisschen mitgekriegt, weil ich Gespür dafür hatte, aber ich liebe sie sehr. Also wir haben ein sehr, sehr inniges Verhältnis zueinander, was man nicht einfach so von Anfang an betrogen beenden kann. Ja, wie lange zusammen? Nur damit ich mir ein Bild machen kann. Wir sind jetzt gute 8 Jahre zusammen. Und von Anfang an betrogen? Ja, also ganz am Anfang, ich weiß es nicht genau, da sind so Sachen passiert, sie ist kurz mit einem Typen für eine halbe Stunde auf dem Klo gewesen, auf einer Party, sie sagt, es wäre nichts gelaufen für mich, war das so, aber ich habe ihr, das war ganz am Anfang, im ersten Monat unserer Beziehung, habe ich gesagt, pass auf, ich weiß nicht, was gelaufen ist, ich kann es auch nicht nachvollziehen, ich liebe dich, aber ich lasse dir das durchgehen, bitte mach das mit mir nicht, mir tut das sehr, sehr weh. Okay, aber sie hat es dann im Laufe der Jahre doch immer wieder gemacht. Sie hat immer wieder gemacht. Wie viel Mal kannst du das überblicken? Ja, ungefähr, also sie hatte gute 10 andere Typen. Das Problem ist, jeder andere hat mir geraten, er hat gesagt, pass auf, warum beendest du die Beziehung nicht einfach? Das Schlimme ist, ich sitze hier einfach im Hexenkessel. Auf der einen Seite liebe ich sie noch, aber das Schlimmste an allem ist, ich habe 3 kleine Mädchen, die sind also 2, 4 und 6 Jahre alt und ich kann die niemals verlassen. Wir haben sogar die Lösung mal gefunden, dass wir unter einem Dach leben. Hauptsache, ich kann bei den Kindern sein und sind dann aber auch wieder zusammengekommen und dann hatte man auch wieder über 2, 3 Jahre Vertrauen und so weiter und dann lief es wieder und dann hat sie mich wieder so doll betrogen und so schlimm das gemacht. Sie baut das immer so über Jahre auf, so hinterrücks und auf einmal kracht es dermaßen, dass alles zu spät ist. Erzählt sie dir das mittlerweile schon, dass sie fremd geht oder musst du sie jedes Mal irgendwie rausklamüsern? Ich habe merkwürdigerweise ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl. Also wenn sie mit jemand anders schläft, dann kriege ich das irgendwie, mein Herz schlägt dann so doll, ich kriege das einfach intuitiv mit, das ist doof zu erklären. Wenn du sie dann darauf ansprichst, sagt sie dann, gibt sie es zu? Sie gibt es wenn ich nicht wirklich Fakten auf den Tisch legen würde und richtig bohren würde, würde sie das niemals zugeben. Ich sehe aber, sie kauft sich neues Parfum, sie kauft sich neue Sachen zum Rasieren der Beine oder sie rasiert sich komplett überall oder was weiß ich, was sie sonst nie macht und dann merke ich, da ist irgendwas faul und dann hake ich nach und dann spioniere ich auch manchmal so ein bisschen hinterher und so kriege ich das dann raus. Erzählt sie dann auch irgendetwas von den Männern? Bitte? Erzählt sie dann auch irgendetwas von den Männern? Sie erzählt erst dann, wenn ich es wirklich geschafft habe, also ich muss dann wirklich sehr eindringlich auf sie einreden. Und was erzählt sie dann? Dann sagt sie, es ging beim letzten Mal jetzt so weit, dass sie gesagt hat, sie liebt den so doll, sie will den nicht verlassen. Sie könnte das jetzt nicht, obwohl sie mich auch liebt. Sie will aber auch die Kinder nicht verlassen. Und sie will aber diese Sache mit dem jetzt auf jeden Fall noch zu Ende bringen. Sie könnte das nicht jetzt aufhören. Und unter Tränen und Hysterie und hin und her. Und das geht seit 8 Jahren so. Und das ist 10 Mal schon vorgekommen. Hat sie dir erklärt, warum sie immer zu fremd geht? Ja, pass auf, Domian. Das Problem ist, und das konnte ich jahrelang nicht hinnehmen. Ich bin eigentlich ein eigenständiger, selbstständiger Mensch so und ich kann für mich Sachen entscheiden und auch nicht. Ich habe in einer Beziehung sowas noch nie hinnehmen können. Wenn eine Frau sich für mich entscheidet, dann bin ich der Einzige normalerweise. Okay, keine lange Einleitung. Die Frage war gewesen, warum sie das immer tut. Ja, pass auf, darauf wollte ich jetzt hinaus. Das Ding ist, ich habe das jetzt erst vor kurzem rausbekommen, sie tut das. Aus ersten Grund hat sie mir neulich erzählt, weil sie meint, sie könnte nicht mit einem Mann bis ans Ende ihres Lebens zusammen sein. Sie wollte auch andere Erfahrungen machen. Ich war sogar so weit gegangen, dass ich gesagt habe, obwohl ich überhaupt nicht der Typ dafür bin. Also andere sexuelle Erfahrungen, meint sie? Ja, sie will auch mit anderen sexuelle Erfahrungen haben und sie will, ja. Also immer ein und denselben, das kann sie sich nicht vorstellen. Das ist ihr zu langweilig. Ja, es ist ihr zu langweilig. Du bist ihr zu langweilig, sagen wir so. Denke ich mal, so. Ja, so muss es sein. So, ja. Also das Ding... Hat sie denn mit dir auch noch? Habt ihr denn auch Sex? Ja, also mehr oder weniger geht der Sex von mir aus. Wir haben zwar noch Sex, aber sie ist da wirklich nicht mehr aktiv dabei, sage ich mal. Es ist mehr oder weniger Befriedigung, nicht wirklich Sex. Sie sagt, also das ist das Komische, wir sind ja ziemlich vom Alter her weit auseinander. Sie hat mich mit 19 kennengelernt. Mhm. Und ich unterbreche dich mal. Du hast gerade gesagt, dass das so ein sehr kompliziertes Problem ist, was du da hast. Ja. Ich halte das nicht für ein so kompliziertes Problem. Das ist ein Problem, was ganz viele Leute haben. Ganz viele. Nein, weißt du, was das Problem ist? Ich komme hier nicht raus, weil ich meine Kinder nicht verlassen kann auch nicht. Habe ich schon verstanden. Dass es daran hängt. Das heißt, wenn es die Kinder nicht gäbe, denken wir mal kurz abstrakt diesen Gedanken, wärst du von der Frau weg? Dann wäre ich mit Sicherheit weg. Wir waren sogar mal auseinander, aber Domian, und das ist das Problem, sie kann auf keinen Fall selbstständig einen Haushalt führen und mit Kindern und so weiter. Und wir hatten das mal gehabt, dann hat sie also mehrere Typen auf einmal gehabt. Die Kinder haben das mitbekommen. Die Kinder sind, also die kleine Tochter mit 3 Jahren ist an der Hauptstraße rumgelaufen, unbeaufsichtigt. Ich kam zufällig da vorbei und habe gesagt, pass auf Mädchen, so geht es nicht. Okay, dann müssen die Kinder zu dir. Ja, es ist ziemlich schwierig zum einen, dass ich die Kinder bekomme. Mhm. Also du weißt ja, meistens kriegen die Frauen das Sorgerecht, was ich auch immer da auftische. Zum anderen ist es aber auch so, sie hat gesagt, bevor ich die Kinder verlasse, bringe ich mich um oder sonst was. Ich meine, das sind jetzt Sprüche, aber ja, pass mal die Kinder auch, das weiß ich auch. Sie tut auch alles für die. Sie will die niemals verlassen. Offensichtlich nicht, wenn sie nicht fähig ist, wie du es gerade beschrieben hast, ordentlich auf die Kinder aufzupassen. Dann kann sie offensichtlich nicht alles für die Kinder tun. Nee, das so gesehen nicht. Das Martin, kann sie nicht. Sie braucht eine Führung. Die braucht sie auf jeden Fall. Ja, so. Ich finde, wenn, also diese Beziehung ist ja nun völlig desaströs. So kann man das ja sagen. Absolut. Und deine ganze Energie, die du jetzt immer wieder da reinpumpst, das irgendwie hinzulavieren. Ich habe alles versucht, das kannst du mir glauben. Glaube ich dir, bis dahin, dass du Astrolines angerufen hast. Ja. Was haben die übrigens gesagt zu dir? Also, das war ganz witzig. Die eine hat gesagt, pass auf, mach am besten gar nichts. Eine Frau hat sowas immer mal. Die wird sich jetzt ein bisschen austoben und dann kommt sie zurück. Dann, ich hab ja, weil ich das auch alles nicht wirklich so dran glauben kann, zumindest nicht an diesen Leuten, die da jede Menge Geld für nehmen. Ich habe es aber so schlau gemacht, habe angerufen, wo man kostenlos das erste Mal umsonst anrufen kann. Da habe ich so 3-4 Stück gefunden, wo ich anrufen kann und erstmal so 10 Minuten gratis Gespräch hatte. Okay, was gab es noch für einen Rat? Dann haben die anderen gesagt, mach das auf keinen Fall, stell sie zur Rede, so und so. Und ich hab mal versucht, die auch zu testen und habe gesagt, wie ist das? Da wusste ich es noch nicht genau. Habe ich gesagt, können Sie mir sagen, ob sie im Moment einen anderen Freund hat? Die einen haben gesagt, ja, sie hat auf jeden Fall einen. Die anderen haben gesagt, nein, die hat nur so eine Krise, so eine Midlife-Krise oder so, da ist überhaupt keiner. Okay, ich unterbreche das mal, weil wir nicht so viel Zeit mehr haben und ich möchte unbedingt ein paar Sachen zu dir sagen. Noch eine Frage zu diesen Männern. Kennst du die eigentlich, die sie da hat? Ja, ich kenne die Männer. Also das Ding ist, sie hat abends in der Gastronomie gearbeitet. Das habe ich jetzt, ich habe es bestimmt, Domian, wirklich, ich bin wirklich tolerant und ich habe wirklich ihr alle möglichen Freiheiten gegeben. Kennst du ein paar von den Männern? Ich kenne so gut wie alle von denen, aber nicht sehr persönlich. Das heißt, die sind im Bekanntenkreis? Sozusagen, okay. Also im weiteren Martin, Bekanntenkreis. Was ich gerade sagen wollte, ich bin jetzt gerade ein bisschen gehetzt, weil die Sendung gleich vorbei ist und ich möchte auf jeden Fall noch etwas Abschließendes klar zu dir sagen. Ja, bitte. Du hast sehr viel Energie, wie du gerade auch gesagt hast, und man hört das ja auch in die Rettung gepumpt. Ich halte das für sinnlos. Du solltest alle Energie da reinpumpen, wie ein neues Lebensmodell getrennt von der Frau, aber adäquat für die Kinder, für euch und für dich in Frage kommt. Jetzt wirst du gleich sagen, es geht nicht. Glaube mir, es gibt Tausende und Tausende von Familien, die in ähnlicher Weise mal Probleme hatten und die es auch geschafft haben, das zu lösen. Ich weiß, das ist immer schwierig und immer sehr, sehr, sehr belastend, vor allen Dingen, wenn da 3 Kinder da sind. Aber die Perspektive muss für dich sein, weg von der Frau und eine ordentliche Versorgung von wem auch immer, für die Kinder. Du bist kein guter Vater für deine Kinder, wenn du ein reines Nervenbündel bist. Und das bist du im Moment. Wir sind das beide im Moment. Ja. Die Kinder kriegen das mit und das und tut das mir mehr weh als alles so, andere. Ich liebe meine Kinder abgöttisch. So, aber wir hatten das doch schon mal, Domian. Ich hatte mich ja von ihr getrennt. Ja, aber du bist ja wieder zurückgekommen. Da muss ein neues Modell. Das kann man sicher nicht jetzt, das wäre völlig unredlich, das jetzt hier in ein paar Sekunden zu sagen, mach das so und so und so und so. Die Richtung muss nur sein, getrennt von der Frau und die Kinder müssen entweder bei dir leben oder wie auch immer, das kann ich jetzt so nicht sagen. Mach es zusammen mit einer soliden Beratung. Geh zu einer Beratungsstelle und lass dich wirklich im Detail beraten, was man machen kann. Aber Domian, ich... Nein, keine Arbeit. Das Ziel muss sein, dass du wegkommst von der Frau. Für deine Kinder. Tu es für deine Kinder. Dass deine Kinder nicht irgendwann sagen, Papa, warum hast du uns das angetan? Aber das sagen die doch auch, wenn ich weggehe von der Frau. Weil nein, das sagen die Kinder nicht. Gehe ich doch auch von den Kindern weg. Das muss ja, nein, das muss doch nicht der Fall sein. Das muss doch wirklich nicht sein. So. Wenn die Situation so ist, wie du sie gerade beschrieben hast, besteht doch durchaus eine Chance, dass vielleicht die Kinder wirklich bei dir leben können. Aber das können wir jetzt hier nicht, ich sag nochmal, das können wir hier jetzt nicht so besprechen. Ja, okay. Wir werden, meine Mitarbeiterin, meine Psychologin, die Sabine, ruft dich jetzt gleich nochmal an. Ja, okay. Da könnt ihr auch nochmal ganz in Ruhe darüber sprechen. Mhm. Mein Anliegen ist nur, dir das nochmal als Ziel zu sagen, das muss das Ziel sein. Tu es für dich und tu es für deine Kinder. Tu es für deine Kinder und tu es für dich in der Reihenfolge. Oder wie auch immer. Ich verstehe dich völlig, Domian. Martin, wir können es nicht weiter vertiefen, weil jetzt die Sendung vorbei ist. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, ja? Danke dir. Danke, okay, dir, alles Liebe, tschüss. Jo, danke, ciao. In der Technik, Henrik Hage. Und morgen heißt unser Thema Waffen. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die Waffen besitzen oder die durch Waffen schon zu Schaden gekommen sind. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Nummer oder auch gerne mailen, domian@wdr.de. Um 1 sind wir hier, Radio 1 live, wieder Fernsehen. Gute Nacht, tschüss.